Ich hatte ungefähr 4 Jahre lang ein Problem mit der Psychiatrie und darüber würde ich mich beschweren. Und also ich hatte mal auch eine sehr schlimme Psychiatrieeinweisung und darüber würde ich jetzt gerne berichten, falls es Ihnen nichts ausmacht. Ist da Ihnen Gewalt angetan? Ja, mehr oder weniger, ja. Also, naja, es war ja auch ein bisschen selbstverschuldet. Und zwar, das ist eine längere Geschichte. Und zwar, ich wurde in der Schule stark gemobbt und ich wollte es meinen Peinigern sozusagen heimzahlen. Und dann bin das war schon zur Zeit, also das war schon lange nach dem Abi, und ich wollte mich rächen, mehr oder weniger. Und ich habe versucht, als die in einem Café Extrablatt zusammensaßen, wollte ich denen die Stimmung dort so ein bisschen vermiesen. Und ich habe mich da entschieden, so ein bisschen zu randalieren, ja. Und das war in meiner Heimatstadt Düren. Kennen Sie diese Stadt? Nein. Nein, Düren, das ist so eine kleine Stadt zwischen Köln und Aachen, Düren in NRW. Ja. Okay. Und dann habe ich da im Café Extrablatt in Düren randaliert und rumgeschrien. Und ich wurde festgenommen und wurde auf die Polizeiwache gebracht. Und mein Problem war ja, ich studierte schon längst in einer anderen Stadt, aber dort war ich auch sozusagen psychisch auffällig gewesen und war dort auch 2 oder 3 Mal in einer psychiatrischen Klinik gewesen, aber dort war es nie schlimm. Also dort bin ich immer noch mit einem halben Auge davongekommen, schlimmstenfalls. Und dort waren die Ärzte auch locker, muss man auch mal sagen, weil ich dort Studentin war. Und in einer Unistadt ist man als Student relativ privilegiert. Und dort wurde mir nicht viel Gewalt seitens der Polizei oder der Psychiatrie angetan. Also da hatte ich Glück. Aber in Düren hatte ich, auch aufgrund der Tatsache, dass ich schon mal in der Psychiatrie gewesen bin, dort fing mal das, also in meiner Heimatstadt Düren, fing diese Qual an. Und ich wurde auf die Wache gebracht, wie gesagt, ja. Und ich wurde dort einem Arzt vorgestellt. Und die Polizisten waren sehr, sehr unfreundlich die ließen meine Eltern nicht zu mir. Und ich habe nur gesehen, wie der Arzt hat nur sehr kurz mit mir gesprochen und dann hat er die ganze Zeit mit diesem Wachtmeister dort geredet. Und dann kam dieser Wachtmeister raus und kam mit so eine: Wir werden Sie jetzt in das Landeskrankenhaus Düren bringen. Also da war ich noch nie gewesen. Ich war geschockt, weil ich kannte das nur aus der Universitätsstadt. Und dann hatte ich gedacht, vielleicht werden die auch so locker sein und die werden mir noch gehen lassen. Aber ich kannte ja die wirklich strenge Psychiatrie noch nicht. Und die kam, die Frau Z, ich nenne mich jetzt so, leidet an einer schweren Psychose, obwohl etwas derartiges noch nie bei mir diagnostiziert worden war. Das heißt, die Polizei hat mir mehr oder weniger eine Diagnose gestellt und sie diesem Arzt da aufgeredet. Also diese Entscheidung, mich mit einer Psychose zu diagnostizieren, wurde von der Polizei gemacht, also durchgeführt, das, was auch schwachsinnig ist, weil die Polizei hat kein Recht dazu. Aber Sie vermuten das nur und wissen es nicht genau. Ja doch, also da war ein Arzt, es wurde ja natürlich hinzugezogen, aber ein Polizist kam raus und hat gesagt, ich hätte eine schwere Psychose. Und dann wurde ich in das Landeskrankenhaus gebracht und meine Eltern waren denen inzwischen gefolgt und währenddessen hat die Polizei mich auch wirklich und die Sanitäter waren richtig abartig zu mir, die haben mich als Schlampe beschimpft. Also sie waren schon genervt, dass ich in diesem Café da randaliert hatte und sie hatten überhaupt keine Geduld mit mir. Und egal was ich gemacht habe, die haben ziemlich herablassend und verächtlich auf mich reagiert. Und dann, als wir in der Klinik angekommen sind, wollten meine Eltern zu mir, aber haben die Sanitäter und Polizisten versucht zu verbieten. Also die Polizei hat sogar versucht, meinen Eltern dort den Eintritt zu nicht zu, also die wollten die nicht mal in die Klinik lassen. Zum Glück ist es meinen Eltern dann doch noch gelungen, dort reinzugehen, aber sie wollten mich nach Hause bringen, weil sie haben gemerkt, die Polizei und die Sanitäter haben mich ausgelacht. Ich fühlte, sowas hatte ich ja noch nie erlebt, denn in der Stadt, in der ich studiert habe, war ich noch nie auf diese verächtliche Art und Weise behandelt worden. Also zum ersten Mal habe ich gesehen, wie so eine Zwangseinweisung die Psychiatrie wirklich vor sich geht und dass die eingewiesen und die oder die psychisch Kranken sozusagen wirklich wie Dreck behandelt werden. Also als ob man wirklich irgendwie geistig behindert oder gefährlich sei, obwohl ich gar nichts wirklich gemacht habe. Ich habe höchstens in diesem Café Extrablatt geschrien, das ist alles. Ich hatte niemandem was getan. Aber was hatten Sie denn da rumgeschrien? Dass ich gefährlich sei und Sie verstehen ja schon, ja? Was hatten Sie denn da rumgeschrien? Ich habe einfach geschrien. Ich habe einen Schreienfall gehabt, weil ich es meinen ehemaligen Klassenkameraden heimzahlen wollte. Und also geschimpft? Bitte? Geschimpft? Ja, ich hatte mich verbarrikadiert und in mir fiel nichts Besseres ein und wollte schreien. Also, ja, ich habe geschrien. Aber ansonsten nichts gemacht. Also ich habe niemandem etwas getan und ich bin auch auf niemanden losgegangen, wie auch später behauptet wurde. Ja, und in der Klinik war es schlimm, weil die haben meine Eltern, also meine Mutter wollte mich einfach nach Hause holen, also komm jetzt nach Hause, aber die haben das nicht, natürlich nicht mehr gestattet. Und ich wurde von meiner Mutter getrennt und meine Mutter wollte es mir, aber dann kam, und dann war es wirklich abartig, denn der Polizist, der mich hat mich am Arm gepackt und mich von meiner Mutter weggezogen und plötzlich kam eine Pflegerin raus und hat mich an den Haaren gerissen. Ich bin gestolpert, die haben mich so über den Boden gezerrt, auf diese Art und Weise. Währenddessen haben die Sanitäter und die Polizistin, die mich begleitet hatte, hatten währenddessen meine Mutter auf den Boden geworfen. Und danach war es ja auch wirklich schlimm, die haben meiner Mutter dafür die Schuld gegeben, meine Mutter hat sich dagegen gewehrt und hat einen Sanitäter an der Nase erwischt mit dem mit dem Fuß. Und nachher wurde behauptet, meine Mutter hätte ihn absichtlich getreten. Danach gab es auch noch ein Gerichtsverfahren und meine Mutter wurde angeklagt wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Ja, aber da sind wir auch noch so knapp dran vorbeigekommen. Also es war schon wirklich abartig. Aber das war wirklich abartig, dass ich gestolpert bin und die haben mich an den Haaren gezogen, also eine Pflegerin aus der LVR-Klinik in Düren. Kennen Sie die psychiatrische Klinik in Düren, LVR? Nein, kenne ich nicht. Gab es denn irgendein Gerichtsverfahren dafür? Ein Gerichtsverfahren wofür? Für die Einweisung. Nein, den Richter habe ich dann später am nächsten Tag getroffen, als ich war ja nachts, das war die Nacht, das war 2011. Am 13., vom 13. bis auf den 14. Mai 2011, das war vor 3 Jahren schon und ich habe schon lange überlegt, vielleicht könnte ich mich ja an Sie wenden, weil das war wirklich abartig dort drin. Also das Personal hat mich behandelt wie den letzten Dreck. Also ich wurde zu einer Psychiaterin vorgeführt und die hat nicht wirklich mit mir geredet, die sprach irgendeine Rumänisch, das war irgendeine Ausländerin, ich konnte sie kaum verstehen. Und sie gab mir sofort irgendwo eine Fiole mit irgendeiner Überdosis von irgendeinem Zeug, ich weiß es nicht, das hat mich sofort umgehauen. Und das war so, ich konnte nicht mehr normal gehen, ich musste liegen und ich habe keine Luft mehr bekommen. Mein Gesicht hat sich verkrümmt. Das war abartig und niemanden hat das wirklich gestört. Also es war wirklich, also ich musste wie eine Asthmatikerin atmen, überhaupt an Luft zu bekommen, um überhaupt an Luft zu kommen. Das waren die krassen Nebenwirkungen dieses Medikaments. Also ich weiß, Nein. Das sind die Hauptwirkungen, denn die Leute, die in den Psychiatrien sind, werden so mit Tabletten behandelt, dass die von draußen reinguckenden den Eindruck bekommen, dass die Leute da sind, weil sie krank sind. Ja, also diese ganzen Krämpfe im Gesicht, diese Zuckungen. Also mein Gesicht hat sich krass verändert. Das war eine Folterqual. Ich wusste nicht, wie ich das ich weiß jetzt nicht, wie ich das überlebt habe. Und das ging auch nachher so weiter, denn zwei Pfleger haben immer aufgepasst, dass ich das trinke. Ich vermute, das war jetzt ein Psychopharmakon, das sich Risperidal nennt. Gibt es sowas? Ich habe sowas. Ja, Risperdal. Seroquel. Auch. Ja, und mit diesen Medikamenten oder Psychopharmaka wurde ich auch nachher dort behandelt und das war, wurde dort, solange ich dort auf der geschlossenen war, auf der 11, das waren die rheinischen Kliniken Düren, LVR, und das war die Station 11, dort war es auch wirklich grausig, also ich habe jetzt auch einige Erfahrungsberichte aus dieser Klinik gelesen, die sind wirklich abartig, wenn man ehrlich sein muss. Aber das Schlimme war, das einzig Gute war, dass meinen Eltern doch gestattet worden war, mich dort zu sehen. Und weil sie galten ja als Randalierer, weil sie angeblich Widerstand gegen die Polizei geleistet hätten. Aber dabei wollte meine Mutter mich nur umarmen. Also meine Mutter hat nichts gegen die Polizisten oder gegen die Sanitäter unternommen, aber wir wurden getrennt. Und meine Mutter war ja auch empört, denn die hat gesehen, diese Polizisten, Sanitäter haben mich ausgelacht. Und ich stand da mitten, also meiner Mutter, natürlich wollte meine Mutter alles machen, um ihr Kind zu retten. Und so ist das nachher eskaliert. Und sie wurde auch später angezeigt wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung, weil sie diesen Sanitäter angeblich absichtlich getreten habe, was gar nicht möglich war, weil sie war ja in Panik gewesen, weil die Polizistin und die Sanitäter haben sie auch zu Boden geworfen und festgehalten und meine Mutter hat sich einfach nur gewehrt. Jetzt möchte ich wissen, was anderen Menschen da passiert ist. Anderen Menschen? Ja. Anderen Patienten in der Klinik. In erster Linie sind es Menschen und Patienten sind sie ja nur, wenn die in einem Verhältnis zu einem Arzt stehen. Aber ein Arzt ist jemand, der die Gesundheit unterstützt und nicht jemand, der mit der Gesundheit experimentiert. Daher sind diese Psychiater auch keine Ärzte. Zuhören. Was meinen Sie jetzt? Na gut, Psychiater sind ja Ihrer Definition nach ja wahrscheinlich keine Ärzte demnach. Wenn sie die Gesundheit nicht beschützen oder die Gesundheit nicht unterstützen. Ja eben, es hat was mit Experimenten zu tun. Was anderes. Also ich war die ganze Zeit zugedröhnt und sediert, also weiß ich nicht wirklich, also kann ich mich ja jetzt nicht wirklich daran erinnern, was da so, also ich habe mehr oder weniger gepennt und habe an den Nebenwirkungen dieser Medikamente sozusagen gelitten. Also meine Eltern wurden dann doch reingelassen, Gott sei Dank, und also ich konnte kaum noch laufen, meine Mutter musste mich stützen, obwohl ich eine junge Person eine junge Person von 24 Jahren. Innerhalb von ein paar Stunden hatten mich diese sogenannten Medikamente in einen, ja, mehr oder weniger in so einen zombieartigen Zustand, ich konnte nicht mehr richtig laufen. Das Schlimmste war, ich hatte auch so neurologische Nebenwirkungen, also mein Kopf hat angefangen, sich von selbst zu bewegen. Also mein Kopf hat sich quasi nach links gekrümmt, also zur Seite gekrümmt, und meine Zunge hing mir aus dem, und ich konnte fast nicht mehr, also ich konnte kaum noch atmen. Meine Mutter musste das Fenster öffnen, das war diese Folterqual, die ich dort erleben musste. Also ich konnte nicht wirklich sehr auf das mein Umfeld achten, aber es war ja so, was erwartet, so wie es auf der geschlossenen immer ist. Die anderen Patienten waren so, ich weiß es nicht. Also ich hatte eine Mitpatientin, die saß da schon seit mehreren Wochen. Ich kann das jetzt nicht wirklich nachvollziehen. Sie haben 30 Jahre Zeit, um wegen der Körperverletzung zu klagen. Ja. 30 Jahre Zeit nach dieser Einweisung. Behandlung, ja, das war 2011, also ist es noch gar nicht so lange, erst 3 Jahre her. Und das ist alles, weil ich dumm war und mich selbst in Gefahr gebracht habe. Aber schreiben Sie eine schöne große Rechnung. Es gibt für solche Fehlverhalten enorme Schmerzensgelder. Tatsächlich? Ja, sicher. Ja, ich weiß nicht, ob ich das könnte. könnte, ich weiß nicht, ob ich die Klinik verklagen könnte. Ja, ist doch kein Problem. Steht doch auf der Packungsbeilage, steht doch drauf, dass es schadet und dass es ungesund ist. Ja. Sie werden kein Psychopharmaka finden, wo der Hersteller verspricht, dass es heilt oder dass es dem Menschen angenehm ist. Das ja, gibt's nicht. Jetzt müsste ich es mittlerweile bemerkt haben, ja. Und Sie haben auch das Recht auf eine Ablichtung von dieser ganzen Akte. Welche Akte? Die Akte, wo drin steht, dass Sie angeblich krank wären. Ja, natürlich. Ich wurde ja auch am nächsten Tag einem Richter vorgeführt und ich saß eigentlich nur, ich war total zugedröhnt mit diesen Medikamenten und ich konnte kaum noch atmen, also nach Luft schnappen, aber das hat die nicht gestört. Und in dieser Akte stand, Frau Z. leidet an einer schweren Borderline-Persönlichkeitsstörung mit psychotischen Zügen. Um vielleicht noch das zu integrieren, was die Polizei da suggeriert hat. Ich hätte eine Psychose. Obwohl ich kann jetzt mal erwähnen, ich war in Heidelberg, ich war damals Student in Heidelberg und wohnte in Düren. Und in Heidelberg war ich auch in der Psychiatrie gewesen, bloß ich hatte dort einfach nur Glück gehabt, weil ich dort Studentin war. Und Heidelberg ist eine kleine Universitätsstadt und ich wurde nie dort mit irgendwelchen Psychopharmaka vollgestopft. Und ich wurde sogar recht privilegiert behandelt. Und die haben gesagt, ich heiße Zagorski mit Nachnamen, also Frau Z., Sie brauchen sich jetzt gar nicht hier eingesperrt zu fühlen und Sie dürfen nach Hause gehen. Und obwohl ich gesehen habe, dass andere lass mich doch mal. Ich habe gesehen, wie andere, meine Mutter ist gerade ins Zimmer gekommen, praktisch mit dem telefoniert, aber ist ja mit einem Freund. Ja, meine Mutter hat jetzt so ein bisschen Angst davor, aber du brauchst keine Angst, ja. Hallo? Ja, kann es sein, dass man wegen ihres Nachnamens sie so behandelt hat? Wo? Wegen ihres Nachnamens. Aber wo jetzt? In Düren, meinen Sie? Ja, man denkt, sie wären polnischer Abstammung und man müsste sie so behandeln. Wir sind ja auch polnischer Abstammung. Und, ja, das ist häufig so, dass die Leute dann so behandelt werden. Also ausländische Abstammung. Ja, es reicht schon. Ja, tatsächlich? Ja. Okay, also ich habe ja auch die krassen Fälle auf Ihrer Seite gesehen, das ist voll da. Und ich bin noch mit einem blauen Auge davongekommen, weil ich hatte Glück, das PsychKG dauerte nur 2 Wochen lang. Also das heißt, die haben mich dann doch entlassen nach 2 Wochen und dann bloß, ich war dann total... Also ich habe auch einen Dauerschaden erlitten, weil ich trage Kontaktlinsen und die konnte ich nicht rausnehmen, während ich total sediert war. Und jetzt habe ich auch so eine verdunkelte Sicht bis heute und ich war auch schon bei Augenärzten, aber die haben nichts feststellen können. Aber ich weiß nicht, ob das die Psychopharmaka waren, also die beschädigen ja angeblich das Gehirn. Ja, Sie müssen ja bedenken, dass diese sogenannten Ärzte, sagen wir einfach mal Psychiater, dass... die Tabletten zum Teil mischen mit verschiedenen anderen Sorten und dass die sozusagen Mischungen herbeiführen, die von der B-Pharm in Bonn nie zugelassen worden sind. Das heißt, sie arbeiten mit Tabletten, die Tabletten selbst sind ja zugelassen, aber nicht das Mischungsverhältnis, das die Psychiater sich selbst zusammenmixen. Ich weiß, dass das, also auf der geschlossenen, dort habe ich eine große Fiole erhalten mit Flüssigkeit, also nicht in Tablettenform. Dann, als ich auch von der geschlossenen auf so eine halboffene, ja sozusagen offen, aber da war ich auch eingesperrt, da durfte ich nicht raus. Und den Rest meines Aufenthaltes dort, das habe ich den musste ich dann absitzen und dann habe ich Tabletten bekommen und dieses Risperdal und Seroquel und Tavor. Und das war auch sehr unangenehm. Ich war dort auch total zugedröhnt. Ich konnte gar nicht mehr auf meine Umwelt reagieren. Also ich hatte auch kaum Appetit. Es war schwierig, ein Buch zu lesen. Und also ich konnte zum Beispiel das ist jetzt unbeschreiblich. Also man kann sich ja das jetzt nicht wirklich. Also das Einzige, was ich mich erinnere, ich konnte zwar verstehen, was um mich herum passiert, aber ich konnte nicht darauf reagieren. Also es war so, als wäre so ein Block zwischen mir und der Außenwelt. Ich war total zugedröhnt und Das ist wirklich abartig gewesen, aber das wissen Sie ja sowieso schon, also von diesen zig Fällen, die Sie auch schon gehört haben und... Können Sie sich vorstellen, dass irgendein Mensch in so einer Anstalt gesundheitlich behandelt wird, dass er gesund wird? Nein. Warum nicht? Weil ich das selber am eigenen Leib erlebt habe und ich auch gesehen habe, dass eine Medizinstudentin, die Psychiatrie studiert hat, hat gesagt, dieses Mittel, dieses Risperidon, könnte in hohen Dosen neurologische Schäden verursachen. Und dann weiß ich nicht, wozu Psychiater sogenannte Medikamente verschreiben, die neurologisch gesunde Menschen neurologisch kranke Menschen verwandeln. Ja, es sind ja Patente und die Patente müssen natürlich Geld einbringen, ne? Ja. Und mit der Mischung von diesen Tabletten experimentiert man wieder für neue Giftstoffe und wieder neue Patente. Und diejenigen, die in den Psychiatrien sind, die sind sozusagen die Versuchsmenschen. In der Uniklinik gewesen und ich hatte dort verdammtes Glück, weil ich dort nie wirklich zwangsbehandelt wurde ich hatte einfach Glück. Die Psychiater dort waren auch recht freundlich in Anführungsstrichen zu mir, also sie haben gesagt, sie brauchen sich hier gar nicht, also das heißt, es gibt Menschen, die schon in die Psychiatrie eingewiesen werden, an denen herum experimentiert werden darf, das heißt, in meiner Heimatstadt Düren habe ich das gesehen, ich war einfach nur eine nächtliche Randaliererin, die man sofort zugedröhnt hat und die man auch wirklich, auch die Polizisten haben nicht gescheut, Gewalt gegen mich anzuwenden, also die haben mich einfach über den Boden geschliffen, als sei ich ein Sack mit Müll. Und ich wurde da auch total zugedröhnt und hatte auch diese ekelhaften Nebenwirkungen. Und in Heidelberg war ich eine privilegierte Studentin und das heißt, also es gibt Menschen, an denen man nicht herum experimentieren darf, weil sie eben nicht dazugehören. Also das heißt, man muss schon Pech haben, ein gewisses Maß an Pech haben, dass man in eine Kategorie Mensch eingestuft wird, an der man die man mit Medikamenten zudröhnen darf. Und haben Sie denn dauerhaft irgendeine psychische Veränderung gespürt? Eine psychische Veränderung? Seit wann? Seitdem ich aus... Seit der Behandlung? Ja, ich bin seitdem geschockt, weil ich hatte sowas noch nie erlebt und... Ja, ist denn diese Wut zu randalieren weniger geworden? Nein. Ich bin jetzt erst recht aufgebracht und erbost und gedemütigt und das war noch aus meiner Schulzeit, habe ich doch. Ich rede mit einer Person, der man trauen kann. Boah, meine Mutter hat hier ein bisschen Skepsis. Wie kann man Sie denn telefonisch erreichen? Bitte? Wie kann ich Sie telefonisch erreichen? Meine Mutter? Nein, Sie. Sie, mich? Also, meine Handynummer ist 010151, also... Ja, warten Sie mal. Oder E-Mail-Adresse? Tina? Ja. Z ausgeschrieben, Z-E-T, gmx.net, also net. Ja. Tina Z? Ja, also Z ausgeschrieben, Z-E-T. Also zusammen, also. Ja, also ganz einfach. T-I-N-A-Z. Ja, also aber Z ausgeschrieben, Z-E-T. Also T-I-N-A-Z-E-T-T. Ohne T, also nur einmal T. Z-E-T. Ja. Ja. Nein. T-I-N-A. Ja. Z-E-T. Z-E-P wie Paula. Nein, T wie... Nein, mein Gott, jetzt lass mich in Ruhe. Meine Eltern denken, ich würde wieder mit jemandem reden, den man... Meine Mutter hat jetzt Angst, dass man ihn nicht... Also es gibt keinen Grund... Also kann ich jetzt Ihnen meine Mutter geben oder... Hallo? Ja. Darf ich Ihnen meine Mutter geben? Ja. Dann werden Sie sich ihr vorstellen, dann kann man... Also, hallo, guten Tag. Mein Name ist Pohlmann. Ich untersuche solche Fälle, wo Menschen in den Psychiatrien schlecht behandelt oder gefoltert worden sind. Ja, ich bin einfach eine Zeugin einfach dieser Folterung. Weil wir waren ständig dabei. Wir versuchen einfach, sie rauszuholen. Und das war eigentlich... Das haben wir nun das Ganze verschlimmert. Das war nicht nur die Psychiatrie, sondern das war Psychiatrie mit einem sogenannten Arzt von Polizei und Polizei. Sie haben einfach so ein... Meine Tochter ist relativ... klein und dann eigentlich nicht so stark gebaut. Und dann haben sie sich einfach so am Boden also geschleudert. Also ich konnte nichts machen, weil sie haben mich einfach so total gefesselt, also mit den Händen. Das war so eine dicke Polizistin. Und als ich mich einfach nicht losreißen wollte, sie haben mich auch auf den Boden geworfen und dann wollten sie mich rausholen. Ein Sanitäter und diese Polizisten. Aber ich habe einfach mich gewählt, die haben mich eigentlich zufälligerweise oder absichtlich, weiß ich nicht, habe ich einfach den Sanitäter einfach an die Nase irgendwie ein bisschen mit dem Bein gestoßen. Dann hatte ich einfach 2000 Euro Strafe bekommen. Ich war einfach angeklagt hier in Deutschland, wissen Sie? Ja, ich kenne sowas. Na, deswegen sind Sie hier gekommen, um einfach vom Gericht zu stehen in diesem Kaff. Wir sind ständig hier so behandelt einfach. Wir sind Akademiker aus Polen, mein Mann, ich habe keine Arbeit. Ich arbeite in einer Firma, wo unsere Besitzerin behandelt mich auch scheiße. Ich bin ständig nach unten, rutsche ich einfach ab. Ja, das ist einfach so die Wahrheit. Und am besten wäre, wenn wir aus dem Land verschwinden, weil sie werden uns total vernichten hier in diesem Dorf. Ja, ich weiß nicht, er untersucht solche Fälle. Dann ich gebe ihm so viele Informationen, wie er möchte. Wo möchten Sie das publizieren? Oder, da gibt es eine Internetseite, die heißt kriminalstaat.de. Ja, und was sollte das eigentlich diesen Leuten helfen? Ich würde sagen, uns hilft das überhaupt nicht, eher schadet das. Wenn ich mich einfach so irgendwie ein bisschen beschwert habe oder ein Scherz oder Einspielung gemacht habe, dass wir hier in Deutschland schlecht behandelt werden. Also das geht nicht um Leute nur aus Polen, wir kommen aus Schlesien, andere auch Türken, alle möglichen Nationen. Die werden einfach hier, die Leute sind hier nicht Rassisten offiziell, aber hinter den Rücken, sie werden ihnen einfach alles schlimmer antun. Und je mehr man sich öffnet, erzählt das rum, je mehr man einfach so jemandem vertraut, desto schlimmer ist es. Es geht auch umgekehrt. Ich habe immer Fälle erlebt, wo ich mich eingemischt habe und alle Leute sind dann im Verfahren freigesprochen worden. Ja, dann schade, dass ich sie einfach nicht gekannt hatte, weil wir haben ja fast, waren wir so sehr nah, also wir fast ruiniert, also finanziell, weil ich musste, wir haben gar nicht geblutet, wissen Sie, meine Eltern sind in Polen Rentner und ich musste von denen einfach Geld leihen, um das zu bezahlen, hier. Normalerweise Leute, die hier wohnen, helfen einfach den anderen hier in Polen. Nee, das geht darum, dass ich einfach so viel bezahlen musste, dass ich das war nicht zu bezahlen für uns. Trotzdem habe ich einfach eine Strafe bekommen und die Leute nicht, die haben uns Schaden. Meine Tochter wurde so mit den Psychopharmaka vorgestoppt, dass sie einfach so Zucken hatte. Sie hat fast erstickt. Also wir haben das einfach gesehen. Wir haben Fenster aufgemacht und ich habe gesagt, atme einfach. Und mein Mann ist ganz schnell gelaufen zu diesen Leuten da. Sie haben gesagt, dieses Teil, ja, das ist normale Reaktion, aber wir haben ein Gegenmittel. Ja. Und wozu geben ihnen was, danach muss man einfach ein Gegenmittel einfach anwenden. Das ist alles... Ich weiß nicht, ob Sie, das war schon, das war 2011, das sind schon 3 Jahre fast, ja, das sind 3 Jahre um, wir haben schon alles abgezahlt und deswegen war ich mich nicht eingeladen, das ist meine Tochter, sie sind hier fremd und wir versuchen uns hier irgendwie gegenseitig zu helfen, hier um zu überleben, einfach ganz normal. Und deswegen, weil ich mich hier eingemischt habe, also hier in Deutschland ist einfach so, wenn jemand 18 ist, dann die Eltern haben nichts zu sagen. Und da war, ja, gehen Sie, Ihre Tochter hat das und das, sie hat eigentlich nicht viel gemacht. Ich glaube, die Leute geschadet, die in diesem Restaurant, also in diesem Cafeteria waren, weil sie kannten sie aus der Schule und schon in der Schule haben sie eben einfach eine Marke gegeben, dass sie psychisch krank ist. Nur deswegen, weil sie ja emotionell ist und einfach so, wir zeigen unsere Gefühle. Das ist einfach so unser Fehler. Wir sind einfach Leute ohne Gefühle, die Deutschen. Ich kenne keinen anderen. Sie sind ständig einfach so entweder neutral, nett, um irgendwas rauszuholen, oder sie nehmen sie an die Seite und sagen, ja, ja, bla, bla, bla. Ja, und danach gehen sie einfach zum Chef betzen. Ich hatte einfach vor einem Jahr so eine Geschichte bei mir in der Arbeit. Und ich war auch gefasst am Nervenzusammenbruch. Aber eine Ärztin hat mir hier geholfen, hat mir einfach nur freigegeben. Ach, ich weiß nicht, das war einfach totaler Fehler, hier zu kommen. Ich habe immer gedacht, ja, wir sind hier fremd, wir kennen das und das nicht, Sprache nicht, lernen wir alles. Ich habe hier Schule besucht, mein Mann auch, alles Mögliche wollten wir uns hier ständig integrieren. Und wir sind einfach ständig zu nah zu den Deutschen gekommen. Wir sollten einfach so in Produktionsarbeiten, irgendwo, das ist einfach vorgesehen, Platz für uns nicht, kein Gymnasium. Und das ist nicht der einzige Fall, weil ich habe, als meine Tochter studiert hatte, habe ich einfach mit einer aus Polen gesprochen, sie war schon 27 damals, sie hatte auch in das, sie hat auch irgendwas im Krankenhaus erlebt. Und sie haben mir erzählt, im Gymnasium, als ich Gymnasium besucht hatte, wurde ihr gesagt, ja, warum besuchst du Gymnasium? Deine Mutter arbeitet an der Kasse im Plus und dein Vater ist Hausmeister. Und die waren Akademiker aus Krakau. Nur deswegen, weil sie Polen waren. Weil ich weiß, was Krakau ist. In Polen, das ist einfach sehr geschätzte Stadt. Das sind einfach Akademiker erster Sorte. Das ist die älteste Uni in Polen. 14. Jahrhundert. Und so werden wir hier behandelt. Ständig als irgendwie minderwertig. Und dann, wenn wir uns protestieren, dann stecken sie uns einfach in Psychiatrie. Was ist das? Ja, und ich weiß nicht, wenn das ihnen hilft, das, was ich erzähle, das ist einfach grundsätzlich. Wenn die Kanzlerin hier in Deutschland sagt, dass Podolski die bestes Beispiel für Integration, dann einfach, also ich weiß es nicht, was sie denkt. Ja, ich möchte mal mit der Frau Tina sprechen. Ja, bitte. Ja, hallo, Herr Pohlmann. Ja, meine Mutter hat da so ein bisschen weit ausgeholt. Aber es ging darum, ich wollte nur meinen Fall melden, also diese Fehlbehandlung mit diesen Psychopharmaka im LVR Düren, die Überdosis an Psychopharmaka, die ich dort... Ja, Sie sollten eine Klage einreichen. Eine Klage im Rahmen bewilligter Prozesskostenhilfe. Fertig. Okay. Gut, dann vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Jetzt brauche ich nochmal, also Tina Z. Ja, warten Sie mal, ich gebe Ihnen, also ich buchstabiere es mal durch. Ich habe hier keine Privatsphäre, tut mir leid. Das heißt, egal was ich mache, egal mit wem ich telefoniere, die finden das sowieso heraus. Aber Sie haben ja herausgefunden, meine Mutter hat auch davon erzählt, wie sie behandelt wurde während dieser Einweisung. Ja. Also meine... Nein, also, boah, du Arschloch, jetzt lass...